Ja, das ist, Claudius, ja, Claudius hat das ja gesagt, noch ein Loblied, ist ja irgendwie schlimm, oder? Aber bei dem Text, die Schriftlesung ist ja gleichzeitig der Predigttext, überschrieben, Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus. Ja, da dürfen wir auch Loblieder singen. Ja, früher haben wir Loblieder gesungen, heute muss man ja Lobpreislieder unbedingt singen. Das ist aber was ganz Spezielles. Ja, ich habe mich so gefragt, dieser Text, wann bin ich dem eigentlich zum ersten Mal begegnet? Also ich vermute, hier im Raum ist auch keiner oder keine, die diesen Text noch nie gehört oder gelesen hat. Oder hat irgendjemand diesen Abschnitt zum ersten Mal heute gehört? Ich kann das ziemlich genau sagen, wann das war. Das war im April 1990. Da war ich junger Mitarbeiter im CVJM unseres kleinen Siegerländer Dorfes. Und wir überlegten damals, ein Mitarbeiterwochenende zu machen. Und dann hatte ich die ehrenvolle Aufgabe, war 20 Jahre alt. Ich sollte den geplanten Referenten ansprechen, einladen und mit ihm sprechen, worüber könnten wir denn die Bibelarbeiten machen. Und wir kamen auf Epheser 1. Und das war dieser Abschnitt. Ja, und da begegnete ich auch zum ersten Mal dieser Vokabel Lobpreis. Ja, da hat sich in den letzten gut 30 Jahren doch einiges getan. Damals war das in den Gemeinden des Siegerlandes eher ein fremdes Wort. Inzwischen herrscht dazu manchmal eine Sichtweise vor, die nach meiner Einschätzung daraus ein Spezialthema gemacht hat. Und was ich damit meine, das wollen wir uns in einem ersten Punkt anschauen. Dieser Abschnitt ist meines Erachtens ein unvergleichliches Gotteslob. Also das ist schon ein ganz besonderer Text, wenn man sich den auch nochmal in Ruhe durchliest. Ja, das Thema Lobpreis hat sich in den letzten gut 20 Jahren innerhalb der frommen Szenerie mit starker Dynamik ausgebreitet. Unzählige neue Lobpreislieder wurden geschrieben und veröffentlicht. Und die sind ja zum Teil aus dem Gemeindegesang heute kaum mehr wegzudenken. Und es haben sich so neue Funktionen etabliert, vielleicht nicht in dieser Gemeinde, aber in einer ganzen Reihe anderer Gemeinden. Da gibt es die Lobpreisleiter, da gibt die Lobpreisband etc. Und auch der Ablauf der Gottesdienste, die Liturgie hat sich komplett verändert. Dass wie hier ein normaler, vielleicht sogar traditioneller Gemeindegesang, zumal dann vielleicht auch noch aus gebundenen Liederbüchern noch stattfindet, kaum noch, als wären diese alten Loblieder, wie wir sie eben gesungen haben, nicht mehr geeignet für einen Lobpreis. Ich möchte jetzt hier nicht altes gegen neues Liedgut ausspielen oder umgekehrt. Ich habe eben gesagt, dass sich ja so ein Verständnis eingeschlichen hat, was vielleicht in unserem heutigen Bibeltext dann doch keinen Rückhalt findet. Diese ersten 14 Verse des Epheserbriefes, die sind von einer solchen inhaltlichen Dichte, die im Luthertext, wie wir ihn eben gehört haben, auch durch die verschachtelt wirkenden Satzkonstruktionen verstärkt wird, dass uns geradezu der Atem stockt, wenn wir die zum ersten Mal hören. Vielleicht können wir mal die ersten Verse einblenden, weil wir kommen da auch gleich dann direkt drauf zu sprechen. Wir haben den Eindruck, dass hier in sehr geballter Form etwas so Grundlegendes entfaltet wird, dass aber in der Konsequenz diesen Schreiber des Briefes, den Apostel Paulus, zu Lob und Anbetung führt. Und Ähnliches erleben wir in Philipper 2 mit diesem wunderbaren Christushymnus oder auch in Kolosser 1, wo Paulus Jesus Christus als das Ebenbild Gottes und den Erstgeborenen vor aller Schöpfung preist. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass zum Lobpreis oder zur Anbetung Gottes besondere oder spezielle Themen und Anlässe vorhanden sein müssten. Aber es geht meines Erachtens vielmehr darum, Gott anzubeten, weil er so ist, wie er ist und souverän handelt. Und im heutigen Text hat es zunächst in Vers 3 den Anschein, als wolle Paulus mit der Formulierung, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, solches Besondere tatsächlich aufzeigen. Und tatsächlich entfaltet er in den nachfolgenden Versen ja tatsächlich Geheimnisse. Geheimnisse, was ist ein Geheimnis? Im Verständnis des Neuen Testamentes sind Geheimnisse Dinge oder Informationen, die bisher verborgen bzw. unbekannt waren, nun aber offenbar werden. Im ersten Korintherbrief, da schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 2, Vers 7, nach der Hoffnung für alle, die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Aber diese bisher verborgenen Geheimnisse, die sind in unserem Text nicht wirklich der Anlass des Lobpreises. Es sind vielmehr die Grundlagen des Glaubens und des Lebens als Christen in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und ich habe dies mit drei Stichworten bzw. Teilüberschriften in meiner Predigt zusammengefasst. Das erste ist erwählt, das zweite ist errettet und das dritte ist zu Erben eingesetzt. Und doch meine ich in diesem Text noch ein übergeordnetes Thema zu erkennen, aber eigentlich ist das kein Thema, sondern es ist die Person Jesus Christus. Ihm gilt der Lobpreis und die Anbetung. Und das zieht sich durch diesen Text hindurch, durch die Formulierungen in Christus, durch Christus und in ihm. Kommen wir zum ersten, erwählt. Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Ich bleibe beim Lesen dieses Abschnittes irgendwie immer beim Vers 3 hängen. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In der neuen Genfer Übersetzung steht hier, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Ich weiß noch, wie ich diese Verse zum ersten Mal 1990 gelesen habe und dieser alte Bruder, den wir für die Bibelarbeiten eingeladen hatten, mir sagte, dass er allein zum Kapitel 1 des Epheserbriefes 5 verschiedene Bibelarbeiten parat hätte. Und tatsächlich werden wir heute Morgen diesen Text wohl nicht ausschöpfen können, sondern nur eher fragmenthaft einzelne Aspekte ansprechen können, als eine Anregung für unser persönliches Gotteslob und Anbetung unseres wunderbaren Herrn. Und dieser Vers 3, der lenkt unseren Blick auf Christus. Nicht primär die Segnungen, sondern auf Christus. Und diese Segnungen, die haben wir nur durch Christus. Niemals separat und niemals losgelöst von ihm. Und diese Formulierung geistliche Segnungen, das setzt den Punkt. Also unter Segen bzw. Segnungen kann man ja so manches fassen, was unser Leben angenehm, gut, reich und erfüllt macht. Und natürlich verstehen ja auch wir Christen unser Umfeld, unsere materielle und medizinische Versorgung als Segnungen unseres Herrn. Wir haben eingangs gesungen, wir pflügen und wir streuen. Als ich hier reinkam und ihr habt das noch geprobt, in Anführungsstrichen, habe ich mich so riesig gefreut. Dieses Lied darf man einmal im Jahr singen, an Erntedank. Ja, eigentlich darf man das ganze Jahr singen. Das ist ein, ich denke immer, also wir sind jetzt in der FEG in Siegen, da ist das seit 3 Jahren nicht gesungen worden. Für mich ist da Erntedank, es fehlt das Entscheidende. Ja, Matthias Claudius kommt zu der Formulierung, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Ich bewundere diesen Mann, Ja, der hat sprachlich, ich meine, auch bei Der Mond ist aufgegangen, hat er ähnlich sprachliche, ja, Kabinettstücke mit drin. In einem solchen Satz, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Und dann auch im Refrain, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Das ist Segnungen. Und natürlich sind diese Segnungen auch Anlass zu Lob und Dank, wie wir das eingangs schon kräftig gesungen haben. Doch Paulus möchte uns im Vers 3 den Blick noch auf mehr richten, was wir in Christus bzw. durch Christus haben. Der erste Punkt ist, in Christus erwählt zu sein. Und dann in Vers 5 auch vorherbestimmt zu sein, Gottes Kinder zu sein. Naja, über Erwählung und Vorherbestimmung, da sind auch schon unzählige Bücher geschrieben worden und da haben sich wahrscheinlich auch eine ganze Reihe ernstzunehmender und ernstmeinender Theologen gegenseitig verbal die Köpfe eingeschlagen. Aber es ist an dieser Stelle ganz einfach zur Kenntnis zu nehmen, dass uns die Heilige Schrift, das Wort Gottes, genau dieses sagt, wie wir es hier lesen. In Christus sind wir erwählt, dass wir heilig und untadelig vor Gott sein sollen. Und in Christus sind wir vorherbestimmt, Gottes Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Und wir haben eben über Lobpreis gesprochen und da sage ich, diese beiden Aussagen mit der Erwählung und Vorherbestimmung, die kann ich mit meinem Verstand nicht wirklich fassen, aber sie bringen mich in die Anbetung und zum Lobpreis. Jesus Christus sagt einmal zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und als wäre diese Erwählung nicht schon steil genug, lesen wir, dass sie bereits vor Grundlegung der Welt geschehen ist. Also noch bevor die Schöpfung da war, hatte Gott dich und mich schon im Blick. Und spätestens jetzt macht mein Verstand, mein geistiges Vermögen dicht. Hier geht es um das, glaubst du das? Ich darf das ganz einfach im Glauben annehmen. Gottes Wort sagt es mir und das ist gültig. Und über den Wahrheitsgehalt und die Verlässlichkeit, da brauchen wir nicht per Mehrheitsentscheid abzustimmen, wie man heute leider oftmals meint. Denn Gott selber steht zu seinem Wort. Und dann lesen wir, heilig und untadelig sollen wir vor Gott sein. Ja, wie geht das denn? Als heilig und untadelig, da wäre ich ja gerecht vor Gott. Und das kann doch kein Mensch als Ergebnis eigener Leistung und vollkommenen Tuns erreichen. Dem steht doch unsere menschliche und sündige Natur vollkommen entgegen. Und hier geht es um ein Herzstück des Evangeliums von Jesus Christus. Ich bin in einem reformierten Umfeld aufgewachsen und da musste man als Konfirmand im Konfirmandenunterricht so die 3 bis 5 wichtigsten Fragen aus dem Heidelberger Katechismus auswendig lernen. Ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich hier nicht. Und da gibt es eine Frage 60 im Heidelberger, die erklärt, wie eben dieses uns rätselhaft erscheinende heilig und tadelig erreicht werden kann. Nämlich diese Frage lautet, wie bist du gerecht vor Gott? Und da steht, allein durch wahren Glauben an Jesus Christus. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Und jetzt kommt's. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir so zu, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Weil es solche Fragen, solche Formulierungen in diesem Katechismus gibt, liebe ich den. Ja, die bringen das in einzigartiger Weise auf den Punkt. Und dazu können wir sagen, und dazu sind wir erwählt. Der nächste Punkt, errettet. Wir springen mal eine Seite weiter. Ja, genau, ab Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Bereits im Vers 6 klingt das ja an, dass wir begnadet sind. Heilig und untadelig in Christus zu sein, bedeutet ja auf der anderen Seite, dass an uns, aus uns heraus nichts vorhanden oder geeignet ist, womit wir vor Gott und seinem Anspruch an notwendiger Gerechtigkeit bestehen können. Also wir sind völlig disqualifiziert in dieser Hinsicht. Und aus dem Sport kennen wir das ja, dass wenn jemand wegen Fehlverhaltens disqualifiziert wird und somit ist er komplett aus dem Rennen raus. Ein Disqualifizierter, der kann das Ziel nicht mehr als Sieger erreichen. Das ist ausgeschlossen. Er ist ein Verlierer. Im Verhältnis zu Gott geht es sprachlich nicht um Verlierer, sondern um verloren auf der einen Seite und errettet aus Gnade auf der anderen Seite. Und auch hier betont der Apostel Paulus wieder, dass wir nur in Christus die Erlösung durch sein Blut haben und damit Vergebung der Sünden. Und das ist wiederum der Kern des Evangeliums. Das ist dieses Wort vom Kreuz, von dem Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Der Sohn Gottes kommt in diese Welt zur Errettung verlorener Sünder. Er stirbt den Tod am Kreuz zur Sühne für unsere Schuld. Und durch sein vergossenes Blut werden wir rein von unserer Schuld. So sagt es uns die Heilige Schrift, so lesen wir es in der Bibel. Und damals wie heute stoßen sich jedoch die Menschen gerade an dieser Botschaft, diesem Kern des Evangeliums, der eigentlich frohen Botschaft. Anstößig für die einen, weil es vermeintlich ihren Intellekt beleidigt und absurd klingt. Und anstößig für die anderen, die nicht akzeptieren wollen, dass sie selber absolut gar nichts dazu beitragen können, zu einer intakten Beziehung zu Gott. Und auf die Frage, wer denn in den Himmel gelangt, können wir auf Basis dieses Evangeliums nur sagen, dass ausschließlich begnadigte Sünder, für die Jesus Christus sein Blut und Leben gegeben hat, dort sein werden. Nur Jesus allein rettet, indem er uns unsere Sünden vergibt und uns neues, ewiges Leben schenkt. Und das ist der Weg. Wir können auch sagen, Jesus ist der Weg. Und in dem uns bekannten Vers Johannes 3, Vers 16, ist das ja in wunderbarer Weise zusammengefasst. Und wir dürfen diesem Heiland und Erlöser vertrauen und in ganz kindlicher Weise glauben. Ja? Wir hatten in Tosted den Bruno. Bruno, der war im Hauskreis, der war klasse. Der sagte immer, Gott sagt mir das so. Warum sollte ich daran zweifeln? Er sagt mir das. Der ist prima durch das ganze Glaubensleben gekommen. Bei ihm habe ich so viel gelernt, einfach kindlich vertrauen. Ja, das war klasse. Und dann dürfen wir auch das annehmen, dass seine Gnade größer ist als all unsere Schuld und unser Versagen. Und jeden Tag dürfen wir zu ihm kommen, ihm das bekennen und von seiner Gnade beschenken lassen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, zu Erben eingesetzt. Epheser 1, Vers 1 bis 14 spannt ja einen ganz weiten Bogen. Wir Menschen, die in ihrem Vorstellungsvermögen gebunden sind an Zeit und Raum, können das nicht wirklich fassen, was uns der Apostel Paulus hier als göttliches Geheimnis entfaltet. Das sind einerseits Geschehnisse vor Grundlegung der Welt und Schöpfung, die er in Verbindung bringt mit feststehenden Ereignissen nach Erfüllung der Zeiten. Ich kann nur staunen. In Jesus wird alles zusammengefasst, was im Himmel und auf Erden ist. Und das ist nicht einfach nur abstrakt. Christus ist der Herr der Geschichte. Gott, der Vater, hat ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ich weiß nicht, ob uns dieser Satz aus dem Missionsbefehl noch vor Augen ist oder was das bedeutet. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Stellt euch vor, dass die Machthaber und Despoten dieser Welt, die Putins und wie sie auch immer heißen, die würden das behaupten und es würde stimmen. Wenn die das behaupten, dann ist das Lüge. Sie haben diese Macht nicht. Ja? Das kann allein Jesus für sich in Anspruch nehmen. Und Gott, der Vater im Himmel, hat einen Termin festgesetzt, den er nur selber weiß, an dem diese Herrschaft Jesu auch für alle sichtbar werden wird. Und dann müssen sich alle vor ihm beugen. Und da ist Jesus, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das Kind, das klein und hilflos in Bethlehem in diese Welt gekommen ist und der dann als Mann den grausamen Tod am Kreuz gestorben ist, der wird dann in Macht und mit Herrlichkeit ausgestattet, als Richter und Herr agieren und regieren. Paulus jedenfalls treibt das ins Lob Gottes und zur Anbetung. Gelobt sei Gott. Vers 11 dann. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wenn es an anderer Stelle in der Bibel heißt, dass wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge sind, sondern Gottes Hausgenossen, dann scheint mir Vers 11 noch eins draufzusetzen. Wir sind zu Erben eingesetzt. Wieder beginnt dieser Vers mit in ihm. Ihn, nämlich Christus, haben wir als die Schlüsselfigur des Predigttextes vor Augen. In Jesus erwählt, vorherbestimmt und errettet und nun auch zu Miterben eingesetzt. Und wenn wir die Konkordanz zur Hand nehmen und unter Erbe und Erben nachschlagen, dann finden wir diese in mehreren Briefen von Paulus in Römer 8, Galater 3 und 4 oder auch in Titus 3. Menschlich gesprochen ist das Thema Erben ja nicht immer ein leichtes. Im Kontext von Sterben und Tod kommt oftmals nach einer Phase von Trauer die Aufteilung des Erbes der oder des Verstorbenen. Im Siegerland sagt man so salopp, dass man erst nach der Aufteilung des Erbes weiß, ob man sich als Geschwister gut versteht. Wir kennen wahrscheinlich genügend Beispiele. Doch hier ist nicht das Materielle, das in der Regel die menschlichen und weltlichen Erbangelegenheiten bestimmt, gemeint. Was ist dieses mit dem Erben? Im vorletzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 21, da wird uns ja das neue Jerusalem gezeigt, wo Gott bei den Seinen wohnen wird. Es ist die Rede davon, dass Gott dann alle Tränen abwischen wird von ihren Augen und den Durstigen geben wird von der Quelle des lebendigen Wassers. Und es sind so derart schöne Bilder, die unsere Sehnsucht nach einem Ort ewigen Friedens stillen. Und dann ist dort von den Überwindern die Rede, die Gott die Treue gehalten haben in aller Anfechtung, Verfolgung und großer Drangsal und damit dem tobenden Widersacher Gottes widerstanden haben. Und es ist etwas davon zu spüren, dass es ein endzeitliches Gefälle gibt, in dem sich die diabolischen Mächte immer stärker aufbäumen gegen das bereits feststehende Ende und ihre Verdammnis, dass sie nochmals alles mobilisieren, auch die Auserwählten Gottes mitzureißen. Und dann heißt es dort, wer überwindet, wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und was uns zu Überwindern macht, solchen, die das ererben, ist einzig und allein, dass wir in Christus sind, als Teil seiner Gemeinde und Christus in uns lebt. Und das ist letztlich die Definition auch dessen, was in Vers 13 unseres Textes genannt ist, mit der Versiegelung. Wir in Christus und Christus in uns. Diese Wechselwirkung ist entscheidend. Und damit sind wir Kinder Gottes, wie Römer 8, Vers 14 es sagt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Oder in Vers 16 dann, der Geist aber gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und die daraus resultierende Konsequenz, Kinder Gottes zu sein, ist auch Erben zu sein, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Und in Römer 8 schließt dieser Abschnitt dann damit, dass wir mit Christus leiden, oder wenn wir mit Christus leiden, wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Ich weiß, das sind ernste Worte und uns im hiesigen Kontext lebenden Christen eine vielfach fremde Vorstellung. Andernorts auf dieser Welt erfahren das Christen ganz konkret um Christi willen nicht nur Nachteile, sondern sogar Leiden und Verfolgung zu erdulden. Zurück zu der Verheißung zu erben eingesetzt. Der Heilige Geist, durch den Christus in den von ihm Erretteten wohnt, ist das Unterpfand, also sozusagen eine Anzahlung auf das ewige Erbe, mit dem sich Gott für die ewige Errettung verbürgt und uns zu seinem Eigentum erklärt. Und als Erben haben wir in dieser Welt einen Auftrag und eine Bestimmung, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit, so heißt es in Vers 12, leben. Und auch dies kann uns nicht im Alleingang gelingen, das sind wir ohne die Mitwirkung oder die Wirkung des Heiligen Geistes nicht in der Lage. Und Paulus entfaltet das im Epheserbrief in den folgenden Kapiteln dann noch weiter. Und es ist eben nicht nur dieser Aspekt Christus in uns, sondern auch genauso diese andere Seite, wir in Christus. Und diese Gemeinde Jesu Christi mit Geretteten aus jüdischem und heidnischem Hintergrund ist dann eine geistgewirkte Einheit und letztlich auch ein Geheimnis. Und in der Gestalt der Gemeinde offenbart Gott seinen Plan, den er bis Pfingsten ja selbst vor seinen Engeln verborgen gehalten hatte. Und daher ist es für mich unverständlich und geradezu absurd, dass es immer noch oder immer wieder neu Christen gibt, die meinen, ihr Christsein auch außerhalb des Leibes Christi, der Gemeinde von Glaubenden leben zu können. Denn nur als Glied am Leibe Christi kann ich in dieser Welt zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Und ich wünsche uns allen, dass wir dieses Geheimnis Gottes wieder neu entdecken und im Leben auch dieser Gemeinde zum Ausdruck kommt. Und dann ist Lobpreis, worüber wir ja eingangs gesprochen haben, eben nicht ein separater Teil der Liturgie oder des Programms eines Gottesdienstes, sondern Lobpreis ist dann Lebensstil und sichtbarer Ausdruck einer fröhlichen Nachfolge Jesu. Und Gott segne euch darin. Amen.